Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die diensthabende Ärztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, natürlich. Okay. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie dann? Denn? Wie Ja, heißen Sie denn? mein Name ist Müller. Müller. Mein Okay. Nachname ist Huber. Huba. Ja. Herr Huba. Ja, wirklich. Herr Huba, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Müller M Ü Doppel L E R Huber H Ü B E R. Okay, Huba. Herr Huba, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 45, Frau Doktor. 45. Ja. Okay. Wann sind Sie genau geboren? 1. März 1980. 80. Okay. Ja. Und wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 1,69 Meter. 60. Okay. Und wie viel wiegen Sie? Ja, ich wiege 65. 65. Okay. Ja. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Ja, meine Hausarzt heißt Herr Wolfgang. Herr Wolfgang. Ja. Könnten Sie diesen Namen buchstabieren? WOLFGANG. GANG. Okay, Ja. Bank, Wolfgang. Ja. Vielen Dank für diese Informationen, Herr Huber. Und was führt Sie heute zu uns? Was sind Ihre Beschwerden? Ja, Frau Doktor, habe ich Bauchschmerzen. Seit 2 Wochen habe ich Bauchschmerzen, aber ich habe gewartet. Hatte ich zuerst Durchfall, dann ich habe etwas Joghurt und Kartoffeln gegessen. Zu verbessern, aber mein Bauchschmerzen leider ist schlimm geworden und seit 2 Tagen ist es sehr schlimm. Ich kann nicht ertragen, deswegen besuche ich sie. Okay, haben Sie Schmerzen jetzt? Ja, habe ich Schmerzen, Frau Doktor, deswegen komme ich. Okay, wo genau sind Ihre Schmerzen? Könnten Sie Ja, etwas ich beschreiben? fühle besonders im Unterbau, Unterbau. aber fühle ich im Ganzbauch Schmerzen. Okay. Strahlen sind die Schmerzen irgendwo hinaus? Ja, Ganzbauch strahlt Ganzbauch aus. Okay. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? 1 Jetzt ist sehr. Jetzt. oder Jetzt. Anfang. Nein, Jetzt nein, jetzt. vielleicht 6 oder 7. Das ist nicht sehr schlimm, aber schlimm. Okay, könnten Sie Ihre Schmerzen bis zum Ende das Gespräch aushalten oder brauchen Sie ein Schmerzmittel sofort? Ja, wie viele Minuten dauert das Gespräch? Ja, es dauert circa 15 Minuten. Okay, 15 Minuten, egal. Kann ich warten, ja. Okay, Herr Hüber, sind diese Schmerzen langsam aufgetreten oder plötzlich? Ja, vor 2 Wochen habe ich zuerst, es war nicht schlimm, langsam anfangen. Langsam. Dann, ja, im Verlauf der Zeit verschlimmert. Okay, denken Sie, dass es einen bestimmten Auslöser für diese Schmerzen gibt? Ja, was meinen Sie, wie Ja, zum Beispiel auslösen? einige Essen, Alkohol oder Bewegung. Ja, ich habe alles ja gewöhnlich gegessen und ja, ich bin sehr sportlich, ich trinke kein Alkohol, keine Zigarette. Deswegen denke ich, gibt es keinen Auslöser. Okay, O da Kani Fragen gibt es eine bestimmte gibt es etwas was ich meistens verstärkt oder verschlimmert Bewegung Ja, normalerweise ich treibe sehr oft Sport, aber ich kann liegen. nicht jetzt Sport treiben. Wenn ich laufe oder wenn ich belaste, ich fühle Schmerzen schlimmer. Ich muss ja bleiben oder ich muss nicht sehr oft laufen oder ja, mit Okay. Bewegung verschlimmert. Okay. Können Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Sind die Schmerzen ulkende, sehende oder dumpfende? Ja, ich denke, das ist dumpf. Dumpf. Schmerzen ist dumpf und ja, im Ganzbau. Haben Sie, fühlen Sie sich voll und aufgebläht oder haben Ja. Sie Blähungen? Ja, ein bisschen nicht schlimm. Nicht schlimm. Ja. Okay. Haben Sie jetzt Durchfall? Ja, normalerweise ich gehe zum Klo wegen Stuhlgang einmal pro 2 Tagen, aber am Anfang hatte ich dreimal zum Klo gegangen, aber jetzt einmal oder zweimal gehe ich zum Klo. Ja, es ist wasrig, mein Stuhl ist Wasrig. wasrig und das ist cremig und aber Farbveränderung habe ich nicht bemerkt. Das ist wie braun und aber es ist wasserig, ich kann sagen. Ist Und Ihnen weich. eine ungewöhnlich oder unangenehm Geruch bemerkt mit Ihrer Nicht, Stimme? ja, Ne. nie, Frau Doktor. Das. Okay. Sind die Schmerzen gürtelförmig oder Wie ist Gürtel für mich? Ich weiß nicht, was bedeutet. ja, sind die Schmerzen Ihren Rücken strahlen? Ich meine, Nein, nein, das ist im nein. Bauch, Unterbauch Okay. und Ganzbauch. Okay. Haben Sie Fieber? Ja, ich fühle mich fiebrig, aber ich habe mein Fieber nicht gemessen. Okay, und haben Sie Nachschweiß oder Schüttelfrost? Nein, nein, Frau Doktor, habe ich nicht. Okay, haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zugenommen? Ja, Frau Doktor, habe ich innerhalb 2 Monaten 5 Kilo abgenommen. Okay, ich bin sportlich, aber ich esse normalerweise gut, aber habe ich unwillkürlich abgenommen, weiß ich nicht warum. Okay, aber ist ja, aber ihr Appetit ist gut. Gut, ja, habe ich kein Okay. Problem mit Essen. Ich esse alles, Frau Doktor, besonders ja. Okay. Schlafen Sie gut auch? Nein, ich kann nicht seit 2 Monaten gut schlafen. Ich habe Probleme beim Durchschlafen. In einer Stunde kann ich schlafen. Haben Sie Stress in Ja, ich fühle mich private oder stressig. Ein bisschen Stress? ich fühle mich stressig und nervös, ich kann sagen. Ja, das weiß ich nicht warum. Nicht warum? Vielleicht wegen ja, Arbeit, ich denke. Okay, haben Sie Husten oder Atemnot? Atemnot manchmal fühle ich Atemnot, aber Husten habe ich nicht. Husten nicht, ama manchmal sie haben Atemnot. Ja, manchmal fühle ich ja schlecht zu atmen. Ich fühle schlecht zu atmen, Warum? Okay. Ist Ihnen eine vergrößert oder ein Druckgefühl im Bauch aufgefallen? Bau. Ja, im Bauch. Druck Haben gibi. Sie Druckgefühl oder einige vergrößert oder Schwellung? Ja, ich habe nicht bemerkt, aber ein bisschen Druck gefühlt fühle ich, wegen Schmerzen, denke ich. Ich habe Schmerzen und ich kann nicht meinen Bauch berühren. Wenn ich berühre, tief berühre, fühle ich Schmerzen. Deswegen, das ist Druck gefühlt, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich meine eine Vollfärbung Nein, besonders habe ich nicht linken bemerkt. Seite oder right Nein, side. habe ich nicht bemerkt. Okay, haben Sie Herzrasen, Herzklopfen oder Herzstolpern? Ja, letzter Zeit fühle ich mein Herz in mein Hals. Und ich höre immer mein Herz klopfen. Ist das normal? Normalerweise höre ich nicht, aber seit 2 Monaten höre ich mein Herz klopfen. Das ist nicht normal, denke ich, aber. Und das stört mich. Ja, Ich fühle immer. okay, ich suche diese Probleme auch. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen auch? Beim Wasserlassen, nein, habe ich kein Problem beim Wasserlassen. Okay, Herr Huber, ist Ihnen eine irgendwelche chronische Erkrankung bekannt? Ja, vor 2 Monaten, als ich in mein Hause. Hausarzt war, mein Hausarzt hat mir gesagt, dass ich Bluthochdruck habe, aber hat mir Okay. kein Medikamente gegeben, hat mir empfohlen, Sport zu treiben und Diät zu machen. Und ich seit 2 Monaten treibe ich Sport, aber und auch mache ich salzarm Essen gegessen. Aber ich weiß nicht, wie ist mein Hochdruck jetzt? Ich habe nicht gemessen in letzter Zeit. Okay, noch etwas. Miss aus arterieller Hypertension. Haben Sie Ich habe andere? keine andere Okay. Erkrankung, Frau Doktor. Ich bin ganz gesund. Ich trinke Ja. nicht. Ich rauche nicht. Ich treibe Okay. Sport. Ich bin jung. Ja. Und ja, Ich sehe. aber Arbeit ist sehr stressig. Ich streite immer mit meinen Kollegen und Kolleginnen seit 3 Monaten vielleicht. Und ich bin Immobilienmakler und Arbeit ist stressig. Und zu Hause auch habe mir Stress. Manchmal streite ich mit meiner Frau und hat mir gesagt, dass ich ein bisschen aggressiv bin in letzter Zeit. Aber ich weiß nicht, warum. Okay, ja, okay, ich verstehe. Sie haben Bluthochdruck und aggressive Stimmung. Ja, Ja. Verhaltung, ja. Ja, Sie haben gesagt, Sie arbeiten in einem Makler. Immobilienmakler, ja. Mobilienmakler. Ja, ich miete Hausen und kaufe Hausen. Ah, okay. Ja, verstehen Sie? Ja, ich Okay. verstehe. Entschuldigung. Okay, Frau Doktor. Und sind Sie verheiratet Ja. und haben Sie Kinder? Ja. Eine gesunde Kinder. Okay, sehr gut. Haben Sie irgendwelche Allergie? Allergie habe ich nicht. Okay, sehr gut. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, Frau Doktor. Das ist wichtig für mich, gesund zu sein. Okay, das ist eine routinemäßig Frage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Nein, nein, Frau Doktor, niemals. Okay. Und sie haben gesagt, sie treiben regelmäßig Sport. Was machen sie? Ja, ich laufe gerne, ich schwimme gerne, aber seit 2 Wochen Ma kann ich nicht. Wegen meinen Bauchschmerzen kann ich nicht. Okay, ja, ich verstehe. Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronische Erkrankungen? Beim Vater oder bei der Mutter? Ja, meine Frau leidet an Brustkrebs und behandelt mit Chemotherapie heutzutage. Okay, ja, es tut Aber mir sehr leid, das zu hören. mein Vater ist ganz gesund und mein Bruder ist auch ganz gesund. Okay, Mutter, aber ihre Mutter oder ihre Frau? Ihre Mutter. Meine Mutter leidet an Brustkrebs Brustkrebs, okay. und wurde mit Chemotherapie Chemotherapie. behandelt. Ja. Ja, okay. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Sie haben keine Medikamente Nein, nein, benutzt. Nein. ich nehme kein Medikamente. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Nein, nein, ich wurde nicht operiert. Okay, Herr Huber. Ich habe meine. Ja, haben Sie manchmal rote Gesicht? Ja, meiner Frau ist ja rote Gesicht aufgefallen. Hat mir gesagt, dass ich gerötet geworden in letzter Ja. Zeit. Ja. Aber ich fühle mich nicht. Ich fühle heiß Gefühl habe ich und ich fühle warm und fiebrig fühle ich mich und meine Hände, Füße fühle ich heiß, aber ich weiß nicht, ob ich Fieber habe und meine Frau hat mir gesagt, dass ich rote Gesicht habe, aber weiß ich nicht. Okay. Herr Huber, ich habe keine weiteren Fragen. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen? Haben Sie Fragen an mich? Ja, Frau Doktor, ich habe natürlich Angst. Ja. Mein Kollege ist wegen Darmkrebs gestorben und ich habe auch Bauchschmerzen. Deswegen ich habe auch Angst, einen Tumor zu haben. Was kann ich haben? Was vermuten Sie? Was soll ich machen? Ja, Herr Huber, bitte machen Sie sich keine Sorgen. Ich denke, das ist nicht eine Krebs, aber das nur einige Vermutung. Einige Vermutung. Das ist nur eine Vermutung. Um eine deutliche Diagnose zu stellen, müssen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Deshalb leider noch keine Antwort geben. Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen und einige Laborparameter veranlassen. Dann Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt besprechen. Sobald alle Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen genaueres sagen. Ich möchte Sie bitten, noch ein wenig Geduld zu haben. Ja, führen Sie bei mir Darmspiegelung, Frau Doktor, durch. Ja, Darmspiegelung kann möglich sein, aber zuerst möchte ich eine Sonografie, ein Ultraschall machen und gegebenenfalls, ich denke, ein CT oder MRT können Ist wir diese durchführen. Verfahren schmerzhaft, oder? Nein, nein. Alle Verfahren Ultraschall oder CT oder MRT ist schmerzlos. Schmerzlos und dauert circa 20 Minuten. Vielen Dank. Ich werde Sie Schritt bei Schritt informieren. Okay, vielen Dank, Frau Doktor. İp beden kemik. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Der Patient heißt Müller Huber, ist 45 Jahre alt, 1,69 Meter groß und wiegt 65 Kilogramm. Herr Huber stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Wochen beschwerender, zunehmender, hypogastrischer Schmerzen ohne Strahlung vor. Die Schmerzen sind langsam aufgetreten und hat sich mit der Zeit verschlimmert. Der Patient berichtete keine bestimmte Auslöser. Die Schmerzintensität liegt 8 bis 10 bei 8 bei 6 bis 10 von bis 7 von 10 auf einer Schmerzskala und Bewegung Entschuldigung Bewegung verschlechtert die Schmerzen. Und der Patient berichtet über einige Stimmung Umstellung oder der Patient fühlt sich stressig, nervös und aggressiv. Und er berichtet über seit 2 Wochen wasserig und cremig Durchfall und Flush am Gesicht, Flusch am Gesicht, Gesicht und Hände und Füße und er berichtete, dass er fühle fiebrig und warm, aber er hat ihre Körpertemperatur nicht gemessen. In der vegetative Anamnese ergaben sich Insomnie durch Schlafstörungen und Gewichtszuabnahme, eine Gewichtszuabnahme von 5 Kilogramm innerhalb 2 Monaten. Gewichtsverlust von 4 Kilogramm innerhalb von 2 Wochen. Gewichtsverlust. Ben ne dedim? Yanlış mı? Gewichtsverlust. Okay. Von 4 Kilogramm innerhalb von 4 oder 2 Vier. Wochen. Ha. Okay. İnerak von vier. Strüktür. Von Von. 4 Von Kilogramm inerak. innerhalb von Von. bla Woche. Okay. Der Patient habe oder in der vegetativen Anamnese ergaben sich eine Gewichtsabnahme von 5 Kilogramm innerhalb von 2 Monaten. Anne vor Erkrankungen leide er an arterielle Hypertonie seit 2 Monaten. Aber er nimmt keine Medikamente gegen arterielle Hypertonie und sie nehmen keine regelmäßig Und er nimmt keine regelmäßigen Medikamente. Bei der Patientin wurde keine Operation durchgeführt. Er ist nicht Raucher und trinke keinen Alkohol und Alkoholkonsum und Drogenkonsum wurde verneint. Er treibt regelmäßig Sport bis 2 Monate, bis 2 Wochen. Und in der Bis vor Familie, 2 Wochen. ja, bis 2 Wochen. Bis vor 2 Wochen. Bis vor 2 Wochen. Bis vor. Okay. Und in der Familienanamnese zeigt uns, die Familienanamnese zeigt uns, ihr Vater ist gesund und ihre Mutter leidet an Mammakarzinom und sie hat beim Chemotherapie behandelt. Und er hat eine gesunde Bruder. Er hat keine bekannten Allergie und er ist vollständig geimpft. Er arbeitet als eine Mobilya Makler. Und er ist verheiratet, habe gesunde Kinder. Als die anamnestischen Angaben deuten am Ehestand auf Carcinoid-Syndrom hin. Als Differentialdiagnosen kommen, Hyperthyreose, Pheochromostoma oder Pheochromostoma oder Magengeschwür. Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Zuerst werde ich meinen Patienten körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, Hautfarbänderung, ob Hautfarbänderung und eine Herzklappenstörung vorhanden sind. Oder Hyperschüpperung, Dostlaşımersen, Hepatosplenomegali. Auch ich kontrolliere oder ich bei der körperlichen Untersuchung ich überprüfe, ja, neyse. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, Hautveränderung einige Herzklappstörung und Druckschmerz, Loslassschmerz und Abwehrspannung vorhanden sind. Okay. Äh, Zur Abklärung der Beschwerden sollten. Kontrollieren Sie vergrößerte Lymphknoten Ja, im natürlich. Maxillarbereich, inguinalbereich Bereich oder andere Ja, Bereiche. ich würde alle Lymphknoten kontrollieren, abtasten. Ja, natürlich. Zur Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Und als operativen Untersuchung würde ich zuerst würde ich eine Computertomographie, nein, Zuerst. zuerst eine Ultrason, eine Ultraschall Sonografie. desem. Ja, eine Sonografie, Abdomen Sonografie EKG durchführen. schreiben. Ja, natürlich EKG schreiben. Ja, EKG schreiben. Und um die mögliche Abdomenpathologie zu bestätigen. Und Bestätigen, würde ich oder ein aus. CT des Abdomens mit Kontrastmittel durchführen. Okay, wiederholen. Bei weiteren Untersuchungen würde ich zuerst ein Abdomen-Sonografie durchführen, um die mögliche Pathologien, Intraabdominale intraabdominale Pathologien zu bestätigen oder auszuschließen. Und meine Verdachtsdiagnose bestätigen würde ich eine CT des Abdomen mit Kontrastmittel durchführen oder veranlassen. Würden Sie in diesem Fall MRT des Abdomens durchführen? MRT, ja, manchmal. Aber CT, ja, ich glaube, wir können eine genaue Diagnose mit CT Um eine Karzinom auszuschließen, würden wir ein MRT des Abdomens durchführen. Ja, aber können Bakterielle wir Probleme karşı. auszuschließen. Ich möchte, ich würde eine MRT veranlassen, Sie sagen immer MRT des Abdomens oder MRT des ja, Schwades, MRT des Beins. Ich würde eine MRT des Abdomens veranlassen, um eine Karzinom, um eine Karzinom, um eine andere Karzinom auszuschließen. Würden Sie in diesem Fall PET-CT durchführen? Ja. Warum? Ich würde eine PET-CT durchführen, um die Metastasen Robert Aylin. und überteilen, ja, um die Metastasen überteilen. Und eine Ekokardiografie ist sinnvoll. Um kardiyolojik komplikasyonun zu ausschließen. In Oder diesem Fall erteilen. wirkliche operatif Diagnostik ist sehr wichtig. In diesem Fall CT Abdomens ist sehr wichtig. Und Und PET-CT. EKG. ganzen Darm von innen untersuchen. Sintigrafi, meinen Sie? Von Nein? innen, von innen. Untersuchen. Ultraschall. Von innen. innen eine biyopsi var mı? Von innen Ya untersuchen. von innen. İnen ne yapabiliyoruz? MRT Nasıl ne? darm? Von innen Ah, untersuchen. koloskopi. Ya zeymeyne. Ya okey. Müslümiye aynı koloskopi dörfüren. Ja. Okey. Und können Sie so uns eine Koloskopie aufklären? Koloskopi ist eine Ja. Darmspiegelung. Koloskopi ist eine Darmspiegelung und Wir ja, können wie kann mithilfe dieser Untersuchung ja. Gasen von Ja, ja. innen untersuchen. Ja, okay. Mit Hilfe, ja, ich kann sagen. Mit Hilfe der Koloskopie können wir Ganze Darm können wir Ganze Darm beurteilen. Gasen Dickdarm von innen. Ganze ja Dickdarm. Ganzen Dickdarm beurteilen. Vor diese Untersuchung müssen der Patient mindestens 8 Stunden Bitte, Nahrungskarenz. empfiehlt uns, der Patient soll vor der Untersuchung 8 Stunden nüchtern sein. Soll, muss. Soll, nicht muss, Soll. okay, soll. Aber muss, soll. Der Patient vor der Untersuchung soll der Patient mindestens 8 Stunden, 6 Stunden Nahrungskarenz, Normalerweise Nahrungskarenz. vor der Koloskopie muss der Patient vor der Tag nur leichte Frühstück machen. Dann Okay. der Patient erlaubt Wasser trinken. Am Abend vor der Untersuchung Tag am Abend der Patient muss unsere Abführmittel trinken. Dann Trinken. vor der und vor der Untersuchung am Morgen zweite Mal Abführmittel trinken mit Okay. 1 Liter Wasser. Essen, der Patient darf essen nicht, aber Wasser trinken erlaubt. Okay. Ein bisschen kompliziert, aber nicht einfach. Diese Ja. Untersuchung macht der Patient. Ja, ich möchte fragen, der Patient Bir gün önce muss. sabah kahvaltısında sadece Ya. hafif bir kahvaltı yapabilir. Akşam afermitel içiyor, 1 litre su ile. Evet. Sabahleyin de 1 litre su içiyor. Muayeneden önce 4 saat öncesinde bitecek şekilde. Hastaya yani ben şimdi Yani diğer şey, o endoskopilerde 6 saat öncesinde aç kalması lazım veya bir şey ama içmemesi sabah lazım ama diyorsunuz. koloskopide birazcık farklı bu. Anladım. İkna etmesi zor, ben de zor söylüyorum onu ama bir gün önce sabah kahvaltısı yapabiliyor. Ondan sonra hiçbir şey yemiyor ama su içmesi serbest, bol su içiyor. Anladım. Apremütel kullanıyor. Kolonun temizliğini sağlanması için. Okay. Der Patient kann und diese Untersuchung Ein bisschen durchführen unter unangenehm sein, ja und aber schmerzfrei. dies nein diese Untersuchung ist nicht schmerzfrei deshalb der Patient kann einige Beruhigungsmittel oder Ganzenarkos. Ja, Unternarkos. Diese Untersuchung Durchführen, Unter Narkos, o da Wir benzetiyor bizde. sagen einfach, wir geben dem Patienten leichte Schlafmittel. Leichte Schlafmittel, ja. Ja. Vor der Untersuchung. Leichte Schlafmittel, okay. Nach der Untersuchung empfehlen wir nicht alleine bleiben. Nach Nicht der alleine. Untersuchung Na. darf der Patient keine wichtigen Sachen machen. Zum Machen. Beispiel, der Patient darf nicht selbst Auto fahren oder Okay. wichtige Verträge unterschreiben. Keine. Bunlar sizin notlarınızda var mı abi? Sizin şeylerinizde, Ben de faillerinizde. normalde şeye göndermiştim gruba bu afkuleri de. Faillerinizde. Bir bakayım ben. Afkolerikler ayrı bir dosya. Bu bizim şey grubunda, WhatsApp grubunda olması lazım. Önemli olan başta 8 tane soru var. O soruları açıklayacak şekilde söylediniz mi? Bütün şey sorumuz bitmiş olur. Yani işte bu nedir? Nasıl yapılır? Evet. Niçin yapılır? Öncesinde sonrası bir hazırlık var mı? İşlem nasıl oluyor? Biraz Var mı toparladım komplikasyonu aslında var mı? bence. Ya. Önemli olan 8 tane temel soruya cevap vermesi. Bu tabii ki Oberer sunumunda. Bu sunum stratejisini bilirseniz hasta sorduğu zaman ultrason nedir dediği zaman onu en baştaki o ilk iki cümleyle açıklayabiliyorsunuz o zaman. Ne olduğunu, niçin yapıldığını. Tamam. Biraz da toparladım aslında ama yine de oturmadı cümleler tabii. Ya Sen koloskopi biraz zor bir şeysi var, tarifi var. Ya geçerseniz, önceki hazırlık kısmını geçerseniz diğer kısmı zaten endoskopiyle aynı. tamam. Ama onun hazırlığı biraz diğer şeylerden farklı. Bir gün öncesinde layışta şu pürüzsük mahın der Vasatrinkin. patient erlaub vasatrinken vasozutrinken am abend for der untersuchungstag soll der patient apyrmitel trinken und 1 Liter Wasser. Untersuchungstag am Morgen soll der Patient Apyrmitel mit 1 Liter Wasser trinken. Okay. Ya. Ben de Und bakayım, size de göndereyim isterseniz benim afkuleriklere. yani abi ben gruba yeni girdiğim için ben elimde dosya yoktur. İşte ben Serkan'dan sana bakabilirim. gönderirim afkolerikleri. Şöyle bir gözden gezdirirsen ilk baştaki Evet. dediğim gibi Bay bay. ilk baştaki bir dakika bakayım hatta var mı? Temel mantığı önemli. Yani bir afkolerik Anladım. yaparken neleri söylemememiz lazım? Neleri söylemememiz lazım? Bunları kafanda olursa daha kolay oluyor. Geri kalan kısmı. Okay. Bir de ben olarak yapmıştım mesela ChatGPT diye. Bunu aktif cümlelerle bana yap dersen aktif olunca daha kolay yapılıyor. Oturuyor. Evet. Yani konunun sıkı Şeylerle yok ki. bir dakika bakayım. İnşallah doğru açıyorumdur. Evet. Attınız Şimdi mı? şöyle yapayım. Daha atmadım. Bir dakika. Şuradan göstereceğim size. Paylaş.